habe mein Versprechen, ein schreckliches Versprechen, ein Schwur, wie noch keiner schwor je zuvor, die Götter zu erzürnen, die Blume zu zertreten, ein Kettchen aufzuziehen, uns zu ertränken im Teich. Das wäre nichts im Vergleich. Dann bin ich Frost an einem Sommertag. Ich steck das Schloss in Brand, wenn die Prinzessin noch tief schläft. Ich bring den Tod, wo grad noch Liebe war, würd lieber sterben, als das zu tun. Und dennoch gab ich ihr mein Wort, und muss es wirklich sein, erfüll ich meinen Schwur, doch wie nur. Dann bin ich Frost an einem Sommertag, ich steck das Schloss in Brand, wenn die Prinzessin noch tief schläft. Ich bring den Tod, wo grad noch Liebe war. Mein Herz wird brechen, müsst ich das tun. Ich halt mein Wort und ich werd es tun.